Einen Reeperbahn Bumme gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli, Weihnacht. Silbern klingt und springt die Heuer, heut's belegt das Feine aus. Heute ist mir nichts zu teuer, morgen geht die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine die Reeperbahn nach der Freiheit rauf. Treff ich eine recht blonde, recht feine, die gabe ich mir auf. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Sollst bis morgen früh um neune meine Herzallerliebste sein. Ist dir's recht, na dann bleib ich dir treu sogar bis um zehn. Pack mich unter, wir wollen jetzt zusammen mal bummeln gehen. Auf der amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahnbummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, Weihnacht. Kehr ich heim im nächsten Jahre, braun gebrannt wie ein Hottentott, hast du deine blonden Haare schwarz gefärbt, vielleicht auch rot. Grüß dich dann mal ein fremder Jung und du gehst vorüber und kennst ihn nicht. Kommt dir vielleicht die Erinnerung wieder, wenn leis er zu dir spricht. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune meine Herzallerliebste sein. Ist dir's recht, na dann bleib ich dir treu sogar bis um zehn. Hack mich unter, wir wollen jetzt zusammen mal bummeln gehen. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30, ob du mehr als wohl auch heißt, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Wer noch niemals in lausiger Nacht einen Reeperbahnbummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, das ist Trumpf, Karamba, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, Herz, Ass, ist Trumpf, Karamba. In einer Bar in Mexiko, da saßen wir und waren so froh. Der Colt saß locker im Gurt, ein Cowboy, der knurrt, Karamba. Der Colt saß locker im Gurt, ein Cowboy, der knurrt, Karamba. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, den Colt im Gurt, Karamba. In einer Ecke saßen Spieler, bei ihnen ließ ich mich nieder. Es wurde ein Spielchen gepokert, der Colt war gelockert, Karamba. Es wurde ein Spielchen gepokert, der Colt war gelockert, Karamba. Den Colt im Gurt, Karamba. Und der Blackie mischte Karten, er ließ lang auf sich warten. Er zog von unten geschickt, Herz Ass war geknickt, Karamba. Er zog von unten geschickt, Herz Ass war geknickt, Karamba. Herz Ass war Trumpf, Karamba. Und der Johnny, den das nichts anging, saß schon wieder bei der Tänzerin. Den Mund zum Küssen bereit, zu kurz war ihr Kleid, Karamba. Den Mund zum Küssen bereit, zu kurz war ihr Kleid, Karamba. Ei, ein Mund, ein Kuss, Karamba. In Mexiko, da saßen wir und waren so froh. Herz, Ass in Liebe und Spiel, das war unser Ziel, Karamba. Herz, Ass in Liebe und Spiel, das war unser Ziel, Karamba. Ei, Herz, Ass ist Trumpf, Karamba. Ei, Herz, Ass ist Trumpf, Karamba. Karamba! Ich hef mal in Hamburger Fährmaster sein. To my hole, die Masten so schön, Masten Schipper sein Bein. To my hole, hole, ho. Das Deck wär voll Eisen, voll Schiet und voll Smeer. To mein Hole, das wär den Schietgänger sein scheinstes Pläsier. To mein Hole, Hole. Muss sein, ich seh das ja nur. To mein Hole, den Leib hey drei für und fiefe der Retour. To mein Hole, Hole, ho. Blaue heißt Blaue California. There is plenty of gold, so I've been told. On the banks of Sacramento. Blow, boys, blow, for California. Eine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt. Ach, das wär schwer, wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wär das Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mehr. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und dass wir uns wieder Braun, das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher. Und als Trost sind ihm geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Juanita, Anita, Juanita, Anita. Jimmy wollte kein anderes Mädchen, doch sein Leben war nie leer. Denn es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das bis Granada bekannt, der rote Korsar. Er brach die spanischen Ketten entzwei und ließ die Sklaven von Sansibar frei, der rote Korsar. Ein Schiff angezogen durch Stürme, Nacht und Wogen mit blutrotem See. Du hast gesehen, ein Lied ist verklungen, ein Lied, das sie gesungen. 13 Matrosen und ein Kapitän. Oh, oh, oh. Er hat das goldene Tor aufgemacht, der rote Korsar. Und längt die Lester nach Schottland gebracht, der rote Korsar. Er war beim Sturm auf Gibraltar dabei und sprengte den Turm voller Pulver und Blei, der rote Korsar. Ein Schiff angezogen durch Stürme, Nacht und Wogen mit blutrotem See. Hast du es gesehen? Ein Lied ist verklungen, ein Lied, das sie gesungen. 13 Matrosen und ein Kapitän. Oh, oh, oh. Er stand mit Gott und dem Teufel im Bund, der rote Korsar. Und manchen Feind schickte er auf den Grund, der rote Korsar. Doch am 9. April 1610 stach er in See und ward nie mehr Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei. 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will. Tag ein, Tag aus, wer weiß wohin. Verbranntes Land, und was ist der Sinn? Ganz allein in dunkler Nacht hab ich oft daran gedacht, dass weit von hier der Vollmond scheint und weit von mir ein Mädchen weint. Und die Welt ist doch so schön, könnt ich dich noch einmal sehen. Nun trennt uns schon ein langes Jahr, weil ein Befehl unser Schicksal war. Wahllos schlägt das Schicksal zu. Heute ich und morgen du. Ich hör von fern die Krähen schreien im Morgenrot. Warum muss das sein? Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei. Gibt es eine Reeperbahn in Hamburg auf St. Pauli? Wo legen alle Schiffe an in Hamburg auf St. Pauli? Hast du dich schon mal amüsiert in Hamburg auf St. Pauli? Da wirst du achtern tätowiert in Hamburg auf St. Pauli. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Von halb zehn bis morgen früh um acht. Wer hat das schöne Lied gemacht? Von Hamburg, von St. Pauli. Ein Seemann hat es mitgebracht. Nach Hamburg, nach St. Pauli. Und wenn euch dieses Lied gefällt, in Hamburg, in St. Pauli, dann singt es bald die ganze Welt von Shanghai bis St. Pauli. Oh, das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Von abends 10 bis morgens früh um 8. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Von abends 10 bis morgens früh um 8. Die die Wolken verwehen. Llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amor, bien de mi vida. Corona las desflores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que viente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Zum Raube empörte mich. Fliegt eine weiße Taube zu dir hierher. Lasse sie ohne Säumen zum Fenster ein. Mit ihr wird meine Seele dann bei dir sein. Auf Matrosen, oh hey, auf Matrosen, oh hey, in die wogende See. Schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwind uns wie Sturm und Wind. Auf Matrosen, oh hey, schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwind uns wie Sturm und Wind. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, deine Reise? Bis zum Südpol, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Fährst du heim, Kapitän, kehr mir gerne in die Heimat zur Mutter nach Haus. Fährst du heim, Kapitän, kehr mir gerne in die Heimat zurück nach Haus. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Fährst du heim, Kapitän, kehr mir gerne in die Heimat zur Mutter nach Haus. Fährst du heim, Kapitän, kehr mir gerne in die Heimat zurück nach Haus. In der Heimat, an der Waterkant, 3 Meilen vor der See, lag im weiten, grünen Binnenland unser Haus an der Elbchaussee. Fröhlich spielten wir, Mat und Steuermann, trocken nachts im Bett noch nach Heer. Wir heuerten im Bass fast an, wollten hinaus aufs Meer, wollten hinaus. mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm mich mit, denn ich kenne jetzt die Welt. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Ist nach Hause im All unser Geld. Nimm mich mit, Kapitän, aus der Ferne. Bis nach Hamburg, da steige ich aus. In der Heimat, da glühen unsere Sterne. In der Heimat, bei Muttern zu Haus. In der Heimat, da glühen unsere Sterne. Nimm mich mit, Kapitän, nach Haus. Me.